So sweet. So innocent. Just the perfect little witch. Fortan muss Sabrina ihre Kräfte in den Griff bekommen und die echte und die magische Welt unter einen Hut bringen. Damit wird diese Hexe Mitte der 1990er Jahre zur Identifikationsfigur für Teenager-Mädchen. Die Pubertät ist ja auch so wirklich eine Krisenzeit, die schwierig ist für alle Beteiligten. Und da, denke ich, bietet sich dann wie die Hexe auch so als Übergangsfigur an, die einem anleiten kann und helfen kann und die einem gewisse Macht gibt und die eben auch Fähigkeiten hat, die man vielleicht gerne hätte. Man würde sich dann in der Stunde, in der Schule, wenn man nicht aufgepasst hat, gerne wegzaubern, die Noten besser hinzaubern, sich jeden Tag anders vom Aussehen herzaubern, damit man seinen Wünschen oder den Wünschen seiner Umwelt entspricht. Von dem her, denke ich, bietet die Hexe für Teenager eben durchaus auch Identifikationspotenzial an. Die schöne, junge und gute Hexe, das ist keine Erfindung von TV-Serien. Schon in der frühen Neuzeit existiert dieses Bild. Die Bilder, die die Populärkultur von den Hexen entwirft, das sind eigentlich alles Bilder, die 150, 200 Jahre alt sind und die sind alle entwickelt worden, nachdem die Hexenverfolgung wirklich zu Ende war und das eigentlich kein Thema mehr war. Und in der Mitte des 19. Jahrhunderts fanden die ersten Umdeutungen der Hexe als Ärztin und so statt. Und auch schon zu dieser Zeit gibt es das Bild der schönen, begehrenswerten Frau als Hexe. Dass dieses Bild gerade in TV-Serien der 1990er Jahre aufgegriffen wurde, hat verschiedene Gründe, erklärt die Hexenexpertin Meret Fehlmann vom Institut für Sozialanthropologie und empirische Kulturwissenschaft Zürich. Die 90er Jahren, die hatten allgemein ein erstarktes Interesse an mythisch-magischem Okkultem. Also es gibt ja auch noch weitere Serien, beispielsweise Buffy, wo das mythisch-magische, unheimliche auch eine große Rolle spielt. Ich denke, das war so wie ein Modethema. Wir haben auch Harry Potter in der Zeit. Also Zeitgeist. Die Hexenexpertin kennt noch einen anderen Grund, warum die gute Hexe in TV-Serien so beliebt ist. Die Bewegung Wicca, die Religion von guten Hexen. Wicca ist dann in den 1950er Jahren in England aufgekommen, hat sich in den 60er Jahren in Europa und den USA ausgebreitet. In den 70er Jahren fand ja dann auch eine feministische Aufladung von Wicca statt, indem es zu einer Ausprägung als Dianic Wicca kam, die nur für Frauen offen war. Und 80er, 90er Jahre waren so der Beginn, wo viele Ratgeberbücher mit Wicca-Hexen-Hintergrund aufgekommen sind und war so ein bisschen in der Allgemeingesellschaft verbreitet. Also man konnte auf solches Gedankengut stoßen. Das Gedankengut der nun einer breiteren Öffentlichkeit bekannten Bewegung Wicca fließt auch ein in die sehr erfolgreiche TV-Serie Charmed. Drei Schwestern finden auf dem Estrich ein Buch, ein Familienerbstück, das sie wie ihre Vorfahren in mächtige Hexen verwandelt. The Book of Shadows. Hear now the words of the witches, the secrets we hid in the night. The oldest of gods are invoked here. The great work of magic is sought. In this night and in this hour, I call upon the ancient power. Bring your powers to we sisters three. We want the power. Give us the power. Prue erhält die Fähigkeit der Telekinese, Piper die Macht, Dinge einzufrieren und Phoebe hat Visionen. Als die mächtigen drei retten sie nun die Welt vor Dämonen und Hexenmeistern. Diese Charmed-Schwestern, die haben ein Schattenbuch, in dem ihre Zaubersprüche drin sind. Wicca hat ja auch ein Book of Shadows, in dem die Rituale notiert sind. Und auch das Bild, dass man die Magie eigentlich nur zu guten Zwecken einsetzen soll und dass, wenn man sie zu schlechten Zwecken einsetzt, dann kommen sie mindestens dreifach gesteigert auf einem zurück. Das sind so Sachen, die eben im Wicca-Glauben vorhanden sind und die diese Serien durchaus aufnehmen und durchspielen und weiter verbreiten. Neben Zeitgeist und Wicca nennt Meret Fehlmann für die Dominanz der guten Hexe in den TV-Serien noch einen weiteren Grund. In den 1970er Jahren greift die feministische Bewegung auf das Bild der guten und starken Hexe der frühen Neuzeit zurück. Ja, sagen wir so, eben 70er Jahre waren auch so diese Aussage, ich bin eine Hexe, eine politische Aussage, eine positive Aussage. Früher ging man immer davon aus, jemanden als Hexe zu bezeichnen, das ist wie ein Todesurteil. Und dann kam eben dazu, dass man das über sich selbst sagt und dass das ein quasi Auszeichnungsmerkmal ist und man damit sagen will, ich bin stark, ich bin frei, ich beuge mich nicht den herrschenden Regeln, sondern ich mache das, was ich will und ich kann Magie oder habe gewisse geheime Kräfte. Genau in diese Zeit fällt auch das Ende der TV-Serie Bewitched, in der Darren seiner hexenden Ehefrau Samantha das Zaubern verbietet und sie als perfekte Ehefrau hinter dem Herd ziehen will. It's not going to be easy. It's tough enough being married to an advertising man if you're normal, but I mean you're going to have to learn to be a suburban housewife. I'll learn, you'll see, I'll learn. Now you'll have to learn to cook and keep house. Mm-hmm. And go to my mother's house for dinner every Friday night. Darling, it sounds wonderful. Zurück ins 21. Jahrhundert. Das Bild der schönen, jungen und erfolgreichen Hexe, das Bild der guten Hexe, hat auch Gegner, erklärt Merit Fehlmann. Dass dieses Hexenbild eigentlich wiederum ein einengendes Hexenbild sei, dass eben viel von der subversiven Kraft, die die Hexe im traditionellen Sinne hat, eben verloren geht, weil das sind junge, schöne Frauen, also für andere Weiblichkeitsmodelle hätte es eigentlich wie keinen Platz mehr, also quasi erfolgreich ins System eingebunden sein, indem man die Schule macht, einen Beruf ergreift, dann noch die Welt rettet, versucht einen Mann und Kind zu kriegen und solche Sachen. Doch nun ist wieder ein Wechsel des Hexenbildes in der Popkultur im Anmarsch. Jetzt im frühen 21. Jahrhundert kommen langsam auch wieder Hexen hervor, die eher das dunkle Böse verkörpern, die wieder mehr auf das traditionelle Bild, das wir haben, von der Hexe als Schadenszauberin, als Anhängerin vom Teufel eingehen. Aktuelles Beispiel dafür ist die Serie Salem, die 2014 begonnen hat. Im Zentrum steht die hübsche, aber unbarmherzige Hexe Mary, Ehefrau des reichen Stadtrats von Salem. Die Stadt befindet sich in Hexenpanik und der Hexenjäger Cotton soll die Stadt befreien. The devil was never going to let a promised land be built here without a fight, without a battle. And witches armed with deadly malice are the most malignant and insidious weapons in that battle, in that war. Even a single witch in Salem is enough to destroy everything we have built and ever hope to build here. Now, we've already killed three of them. And yet their malice continues unabated. Why? Because there are still witches here among us! Salem basiert im Unterschied zu Sabrina oder Charmed auf historischen Ereignissen. Diese Hexenprozesse von Salem, die sind sehr bekannt, berühmt, berüchtigt. Da wird also auf historische Begebenheiten Rückbezug genommen. Da geht man natürlich anders damit um. Und das waren für die damalige Wahrnehmung eben böse Hexen. Da muss man ja irgendwie damit umgehen, dass das nicht einfach so nette Hexen sind, die ein bisschen in ihrer Freizeit zaubern. Sagt Merit Fehlmann vom Institut für Sozialanthropologie und empirische Kulturwissenschaft Zürich. Und sie erklärt, dass dieser Wandel des Hexenbildes in Zusammenhang steht mit dem Horror-Revival. Wichtig ist eben auch, dass die Hexe auch immer eine wichtige Figur für Horrorfilme war. So die späten 60er, 70er Jahre, die kannten eigentlich noch so eine Blüte an Horrorfilmen mit Hexen, die durchaus auch in dieses Bild der jungen, attraktiven, mächtigen Frau hineinpassten. Also von dem her kann man sagen, im Horrorfigurenkonstellation ist eine Hexe eine wichtige Figur. Und ich denke, dass in den letzten Jahren eben der Horror in den verschiedensten Spielarten wieder am Kommen ist. Merit Fehlmann freut sich darüber, dass das Bild der Hexe in TV-Serien vielfältiger wird. Gewissermaßen ist das ja auch schön, weil da wieder die Hexe so in ihrem quasi ganzen Potenzial gezeigt wird. Weil so die Hexen à la Sabrina und Charm, die waren ja doch ein bisschen Schmalspurhexen. There could be nothing worse for Salem than a witch hunt. There is something worse than a witch hunt. A witch. Der Beitrag von Marielle Kreis im Kontext. Ein Kontext im Rahmen der SRF-Themenwoche rund ums Märchen. Sie hat eine Sendung von Daniel Sulzer, Redaktion Dagmar Walser, Technik Simon Meyer, mein Name Bernhard Senn.